Amelia Edwards. Die Geisterkutsche. Die Erlebnisse, von denen ich hier berichten möchte, haben sich tatsächlich genauso ereignet. Sie sind mir selbst passiert und meine Erinnerungen an sie sind so lebhaft, als seien sie erst gestern geschehen. Aber es sind in Wirklichkeit 20 Jahre vergangen seit jener Nacht. Während der ganzen Zeit habe ich diese Geschichte nur einer Person erzählt. Jetzt empfinde ich eine Abneigung, gegen die ich nur schwer ankämpfen kann. Ich möchte Sie nur um eines bitten. Projizieren Sie bitte nicht Ihre eigenen Schlussfolgerungen auf mich. Ich möchte keine Erklärungen. Ich wünsche keine Diskussionen. Meine Meinung zu diesem Thema sind das Zeugnis meiner Sinne und ich ziehe es vor, es dabei zu belassen. Nun denn, so weit, so gut. Es war vor 20 Jahren und vielleicht ein oder zwei Tage, bevor die Jagdsaison der Moorhühner endete. Ich war bereits den ganzen Tag mit meinem Gewehr draußen und das Glück war mir nicht besonders hold gewesen. Es war Dezember und ich befand mich in einem kahlen, großen Moorgebiet im Norden von England. Ein kalter Wind blies von Osten. Ich hatte die Orientierung verloren. Die ersten, federleichten Flocken eines aufziehenden Schneesturms fielen und die schwere Dunkelheit der Nacht kündigte sich langsam an. Ich beschattete meine Augen mit der Hand und spähte angestrengt durch die zunehmende Düsternis dorthin, wo weit entfernt das violette Moor mit einer niedrigen Hügelkette verschmolz. Doch ich konnte nichts entdecken, weder Pfad noch Zaun, keine Rauchfahne oder Haus. Es gab nur die Möglichkeit loszulaufen, um mit etwas Glück auf dem Weg einen Unterschlupf zu finden. Ich schulterte meine Waffe und stapfte müde voran. Schließlich war ich schon eine Stunde nach Tagesanbruch aufgebrochen und hatte seit dem Frühstück nichts mehr gegessen. Mittlerweile fiel der Schnee mit bedrohlicher Beständigkeit und der Wind nahm zu. Die Kälte wurde immer intensiver und die Dunkelheit der Nacht breitete sich aus. Meine Aussichten verdüsterten sich genauso schnell wie der nachtschwarze Himmel und mein Herz wurde immer schwerer. Meine Gedanken kreisten um meine junge Frau, die bestimmt voller Sorgen aus dem Fenster unseres kleinen Gastzimmers Ausschau hielt. In dieser Nacht würde sie bestimmt keinen Schlaf finden. Wir waren erst seit 4 Monaten verheiratet, hatten den Herbst in den Highlands verbracht und wohnten nun in einem abgelegenen kleinen Dorf, ganz am Rande der großen englischen Moorlandschaft. Wir waren sehr verliebt und natürlich sehr glücklich. Als wir uns an diesem Morgen verabschiedeten, bat sie mich, vor der Dämmerung zurück zu sein, was ich ihr natürlich auch versprochen habe. Was hätte ich nicht dafür gegeben, mein Wort halten zu können? Obwohl ich erschöpft war, glaubte ich daran, dass ich nach einer Stärkung und einer Stunde Ruhe mit Hilfe eines Führers vor Mitternacht zurück bei ihr sein könnte. Allerdings hatte ich weder einen Führer noch einen Unterschlupf zum Ruhen. Der Schneefall wurde stärker. Die Dunkelheit nahm immer mehr zu und schloss mich förmlich ein. Meine Unruhe wuchs und wuchs. Geschichten von Wanderern, die sich verlaufen hatten, ziellos durch den Schnee stapften, bis sie vor Erschöpfung zu Boden sanken und für immer einschliefen, gingen mir durch den Kopf. War es möglich, fragte ich mich, die ganze lange dunkle Nacht so durchzuhalten? Würde nicht der Augenblick kommen, an dem meine Glieder versagten, meine Standfestigkeit nachließ und auch ich für immer einschlief? Tod. Ich schauderte. Würde ich hier sterben, obwohl das Leben so vielversprechend vor mir lag? Um die Gedanken zu vertreiben, rief ich erneut, lauter und länger, und lauschte dann angespannt. Da! Bildete ich mir das nur ein, oder hörte ich weit entfernt einen Ruf? Ich rief erneut. Abermals antwortete ein Ruf. Plötzlich erschien aus der Düsternis ein wandernder Lichtfleck, bewegte sich von links nach rechts und verschwand wieder im Dunkel. Ein paar Augenblicke später tauchte er näher und heller wieder auf, und ich begann ihm so schnell ich konnte entgegenzueilen. Und plötzlich, zu meiner großen Freude und Erleichterung, stand ich einem alten Mann mit einer Laterne gegenüber. Ha, Gott sei Dank! Ich lachte erleichtert auf. Der Mann blinzelte, runzelte die Stirn, hielt seine Laterne hoch und starrte mir ins Gesicht. Für was? Knurrte er mürrisch. Nun, dass ich Sie hier treffe. Ich hatte schon Angst, dass ich hier draußen im Schnee verloren wäre. Hin und wieder gehen hier draußen Leute verloren, bestätigte der Alte brummend. Wie weit ist es von hier bis Dwalding? Fragte ich. Ja, ich würde sagen, so gute 30 Kilometer. Mehr oder weniger. Und das nächste Dorf? Das nächste Dorf ist Wyke. Das sind ungefähr 15 Kilometer in der entgegengesetzten Richtung. Wo leben Sie denn? Da draußen, sagte er mit einem kurzen Ruck der Laterne. Ich nehme an, Sie gehen nur nach Hause? Wer weiß, brummte der Alte in seiner mürrischen Art. Dann gehe ich mit Ihnen. Doch der alte Mann schüttelte seinen Kopf und rieb sich nachdenklich mit dem Griff der Laterne die Nase. Hat keinen Zweck, grummelte er. Er wird Sie nicht reinlassen. Nein, er nicht. Das werden wir sehen, antwortete ich knapp. Wer ist er? Der Meister. Der Meister? Wiederholte ich fragend. Es geht euch nichts an, war die knappe Antwort. Gut, gut. Ihr weist den Weg und ich werde dafür sorgen, dass mir der Meister für heute Nacht Unterschlupf und Essen gewährt. Nun denn, ihr könnt es versuchen, murmelte er und humpelte wie ein Gnom mit schüttelndem Kopf durch den fallenden Schnee davon. Bald schälte sich vor uns ein Umriss aus der Dunkelheit und ein riesiger Hund rannte uns wütend bellend entgegen. Ist dies das Haus? Wollte ich wissen. Ja, war die kurze Antwort. Und an den Hund gewandt. Hey, Platz! Dann suchte er in seiner Tasche nach dem Schlüssel. Ich stand nah bei ihm, um ja keine Möglichkeit zum Eintreten in das Haus zu verpassen. Die Tür erinnerte mich an eine Gefängnistür. Kurz darauf hatte der Alte die Schlüssel in der Hand und öffnete. Wir traten ein. Neugierig blickte ich mich um. Ich befand mich in einer großen, mit einer Balkendecke versehenen Diele. An einem Ende stapelte sich Getreide bis zum Dach. Am anderen Ende lagen Mehlsäcke, landwirtschaftliche Arbeitsgeräte, Behälter und Gerümpel aller Art. Von den Balken über mir hingen reihenweise Schinken, Speckseiten und Büschel vollgetrockneter Kräuter für den Winter. In der Mitte des Raumes stand ein großes, von einem schäbigen Leinentuch verdecktes Objekt, das halb so hoch war wie die Diele. Als ich eine Ecke des Tuches anhob, sah ich ein Teleskop von beträchtlicher Größe, das auf einer beweglichen Plattform mit vier kleinen Rädern montiert war. Überrascht betrachtete ich es genauer. Das Rohr bestand aus bemaltem Holz, um das Bänder aus grob geformtem Metall gebunden waren. Der Spiegel, soweit ich das in dem fahlen Licht beurteilen konnte, maß fast 40 cm im Durchmesser. Während ich das Instrument begutachtete und mich fragte, ob dies das Werk eines autodidaktischen Optikers war, erklang eine schrille Glocke. »Die gilt euch«, sagte mein Führer mit boshaftem Grinsen. »Dort drüben ist sein Raum.« Er zeigte auf eine niedrige, schwarze Tür am anderen Ende der Diele. Ich schritt hinüber, polterte etwas lauter gegen die Tür und ging ohne die Aufforderung zum Eintreten abzuwarten hinein. Ein riesiger, weißhaariger alter Mann erhob sich von einem Tisch, der nur mit Büchern und Papier bedeckt war, und trat mir mit strengem Gesichtsausdruck entgegen. »Wer seid ihr?«, sagte er. »Wie seid ihr hierher gekommen? Was wollt ihr?« »James Murray, Sir, Rechtsanwalt. Zu Fuß durch das Moor, essen, trinken und schlafen.« Er verbog seine buschigen Augenbrauen zu einem unheilvollen Stirnrunzeln. »Mein Haus dient nicht der Unterhaltung«, antwortete er. »Jacob, wie konntest du es wagen, diesen Fremden hereinzulassen?« »Ich habe ihn nicht hereingelassen«, grummelte der alte Mann. »Er folgte ihm durch das Moor und drängte sich an mir vorbei in das Haus. Ich kann 1,90 Meter nichts entgegensetzen.« »Sagen Sie mir, Sir, mit welchem Recht habt ihr den Eintritt in mein Haus erzwungen?« »Mit demselben Recht, mit dem ich mich an Ihrem Boot festgehalten hätte, wäre ich am Ertrinken. Das Recht der Selbsterhaltung.« »Selbsterhaltung?« »Es liegen jetzt schon gut 10 cm Schnee, Sir«, antwortete ich knapp. »Und bevor der Morgen angebrochen wäre, Sir, wäre er hoch genug, um meine Leiche zu bedecken.« Der Mann schritt zum Fenster, zog einen schweren schwarzen Vorhang zur Seite und sah hinaus. »Das stimmt«, antwortete er dann. »Wenn ihr möchtet, könnt ihr bis zum Morgen bleiben.« »Jacob, serviere das Abendessen.« Er ging zurück zu seinem Platz, setzte sich und war sofort wieder in die Studien vertieft, von denen ich ihn abgehalten hatte. Ich legte meine Waffe in eine Ecke, zog einen Stuhl zum Kamin und begutachtete mein Quartier in aller Ruhe. Der Raum, der kleiner und weniger chaotisch eingerichtet war als die Diele, beinhaltete nichtsdestotrotz einiges, das meine Aufmerksamkeit erregte. Es gab keinen Teppich auf dem Boden. Die weißen Wände waren teilweise mit seltsamen Diagrammen übersät und teilweise mit Regalen behängt, auf denen sich Instrumente stapelten, deren Sinn ich nicht erkennen konnte. An einer Seite des Kamins stand ein Bücherregal. An der anderen erhob sich eine kleine Orgel, die mit kunstvollen Schnitzereien von Heiligen und Dämonen verziert war. Durch die halb geöffnete Tür eines Schrankes am entfernten Ende des Raumes erkannte ich eine lange Anordnung geologischer Fundstücke. Chirurgische Geräte, Tiegel, Retorten und Gefäße mit Chemikalien. Auf dem Kaminsims neben mir befand sich, neben einer Masse kleinerer Objekte, ein Modell des Sonnensystems, eine kleine galvanische Batterie und ein Mikroskop. Auf jedem Stuhl lag irgendetwas. In jeder Ecke des Raumes fand sich ein hoher Stapel Bücher. Der Boden war übersät mit Karten, Abdrücken, Papieren, Zeichnungen und wissenschaftlichem Gerümpel aller Art. Mein Erstaunen wurde mit jedem Objekt, das ich sah, größer. Noch nie hatte ich einen so absonderlichen Raum gesehen. Und noch seltsamer war es, einen solchen Raum in einem abgelegenen Bauernhaus inmitten des wilden und einsamen Moores zu finden. Immer wieder blickte ich von meiner Umgebung zu meinem Gastgeber, von meinem Gastgeber zurück zu meiner Umgebung und fragte mich, wer und was er wohl sei. Ich betrachtete den Hausherrn. Breit an den Schläfen, bedeckt mit einem ungekämmten Überfluss weißen Haares, tiefe Linien um den Mund, ernste Falten auf der Stirn. Während ich ihn beobachtete, öffnete sich die Tür und Jacob brachte das Abendessen. Sein Herr schloss nun das Buch, erhob sich und bat mich mit einer bisher noch nicht gezeigten Höflichkeit zu Tisch. Eine Schüssel mit Rührei und Schinken, ein Laib Vollkornbrot und eine Flasche wohlriechenden Sherry wurden vor mir aufgetischt. »Ich habe nur die einfachste Hausmannskost anzubieten, Sir«, sagte mein Gastgeber. »Ich hoffe, dass Ihr Appetit die Defizite meiner Speisekammer ausgleicht.« Ich hatte mich bereits über die Lebensmittel hergemacht und betonte nun, mit dem Enthusiasmus eines ausgehungerten Menschen, dass ich nie zuvor etwas Köstlicheres gegessen hätte. Er verbeugte sich steif und setzte sich hin, um sein eigenes Abendbrot, das sehr einfach aus Milch und Haferschleim bestand, zu verzehren. Nach dem Essen räumte Jacob den Tisch ab, während ich es mir vor der Feuerstelle gemütlich machte. Der Hausherr betrachtete mich. »Sir, ich lebe hier seit 23 Jahren in strenger Abgeschiedenheit. Während dieser Zeit habe ich nicht viele fremde Gesichter gesehen und nicht einmal eine Zeitung gelesen. Ihr seid der erste Fremde, der seit mehr als 4 Jahren meine Schwelle übertreten hat. Möchtet ihr mir den Gefallen erweisen, ein paar Worte über die Welt da draußen zu verlieren, von der ich mich schon so lange verabschiedet habe? Bitte fragt mich, ich stehe herzlich gern zu Diensten«, erwiderte ich. Er nickte dankend, fixierte das Feuer und begann mich auszufragen. Seine Fragen drehten sich hauptsächlich um wissenschaftliche Belange und deren Fortschritte. Da ich selbst kein Wissenschaftler war, antwortete ich so gut es mein bescheidenes Wissen vermochte. Dennoch war die Aufgabe alles andere als einfach und ich war sehr erleichtert, als die Befragung sich mehr und mehr zu einer Diskussion wandelte und er begann, seine eigenen Schlüsse auf von mir dargestellte Tatsachen zu ziehen. Er redete und ich hörte gebannt zu. Er redete, bis ich glaubte, dass er meine Anwesenheit vergessen hatte und einfach nur laut dachte. Er war bewandert in alle Richtungen und ließ seine Gedanken in einem ununterbrochenen Strom heraussprudeln. Seine Augen fixierten das Feuer, während er wie im Rausch von Thema zu Thema sprang. Wissenschaft, Philosophie, Okkultismus. Von Watts zu Mesmer, von Reichenbach zu Berkeley, von Aristoteles und Plato zu den Magiern und Mystikern des geheimnisvollen Ostens. Diese Übergänge kamen ihm, obwohl verwirrend in ihrer Vielfalt und Umfang, leicht und harmonisch über die Lippen. Schließlich kam er in den Bereich, der jenseits der Grenze mutmaßlicher Philosophie lag und von dem niemand weiß, wie weit er wirklich reicht. Er sprach von der Seele und ihrem Streben, von Geistern, vom Hellsehen und von Prophezeiungen, von den Phänomenen, die unter dem Begriff übernatürliche Erscheinungen in allen Zeitaltern von Skeptikern verneint und den Gutgläubigen bejaht wurden. Die Welt, sagte er, wird von Stunde zu Stunde allem gegenüber, was außerhalb ihres begrenzten Sichtfelds liegt, immer skeptischer. Und unsere Wissenschaftler untermauern diese fatale Tendenz. Alles, was einem Experiment widersteht, verweist die Wissenschaft ins Reich der Fabel. Alles, was man in einem Labor oder einem Sezierraum nicht untersuchen kann, wird als falsch befunden. Gegen welchen Glauben führt die Wissenschaft einen hartnäckigeren Krieg als gegen den Glauben an Erscheinungen? Aber welcher andere Glaube hat den gemeinen Menschen so fest im Griff wie der Glaube an das Nichterklärbare? In seiner Stimme lag Bitterkeit, und nachdem er gesprochen hatte, verfiel er für einige Minuten in tiefes Schweigen. Doch schon bald erhob sich seine Stimme erneut. Ich, Sir, habe Pausen gemacht, nachgeforscht, geglaubt und hatte keine Scham davor, meine Überzeugungen der Welt mitzuteilen. Auch ich wurde als Visionär gebrandmarkt, von meinen Zeitgenossen dem Gespött preisgegeben und in dem Bereich der Wissenschaft ausgebuht, in dem ich die besten Jahre meines Lebens ehrenvoll gearbeitet hatte. All dies passierte vor 23 Jahren. Seit dieser Zeit lebe ich, wie Sie mich jetzt leben sehen, und die Welt hat mich vergessen, so wie ich die Welt vergessen habe. Das ist sehr bedauerlich, murmelte ich und wusste nicht recht, was ich antworten sollte. Ich bin nicht der Erste und werde wahrscheinlich auch nicht der Letzte sein, der für die Suche nach Antworten gelitten hat. Viel weisere Männer als ich hatten das gleiche Schicksal zu erdulden. Er stand auf und ging zum Fenster. Es hat aufgehört zu schneien, bemerkte er und kam zum Kamin zurück. Aufgehört? Rief ich aus und sprang auf meine Füße. Oh, wenn es nur möglich wäre. Aber nein, es ist hoffnungslos. Selbst wenn ich den Weg über das Moor finden würde, könnte ich heute Nacht unmöglich 30 Kilometer gehen. Heute Nacht 30 Kilometer gehen? Wiederholte mein Gastgeber. An was denken Sie gerade? An meine Frau, erwiderte ich ungeduldig. An meine junge Frau, die nicht weiß, dass ich mich verirrt habe und sicherlich voller Hoffen und Bangen auf meine Rückkehr wartet. Wo ist sie? In Dwalding, 30 Kilometer entfernt. In Dwalding, wiederholte er nachdenklich. Ja, das stimmt. Das ist 30 Kilometer entfernt. Sind Sie so sehr besorgt, dass Sie nicht die nächsten 6 oder 8 Stunden warten können? Ich bin so voller Sorge, dass ich sofort 10 Münzen für einen Führer und ein Pferd zahlen würde. Er schaute mich mit einem merkwürdigen, irgendwie unergründlichen Blick an und lächelte geheimnisvoll. Eurem Wunsch kann für wesentlich weniger Geld entsprochen werden. Die nächtliche Postkutsche aus dem Norden, die in Dwalding die Pferde wechselt, fährt in ungefähr 6 Kilometern Entfernung von hier durch und wird in 75 Minuten an einer bestimmten Kreuzung sein. Wenn Jacob mit Ihnen über das Moor geht und Sie auf die alte Kutschenstraße führt, darf ich dann annehmen, dass Sie den Weg von dort zur Kreuzung finden werden? Aber ganz bestimmt, antwortete ich freudig. Er lächelte erneut, betätigte die Glocke, gab dem alten Diener seine Anweisungen und sagte, während er eine Flasche Whisky und ein Glas aus dem Schrank nahm, »Der Schnee liegt hoch und es wird schwierig sein, heute Nacht durch das Moor zu wandern. Ein Glas, bevor Sie aufbrechen?« Ich wollte das Glas ablehnen, aber er drängte es mir geradezu auf und so trank ich es. Der Whisky glitt meine Kehle hinunter wie eine flüssige Flamme und nahm mir fast den Atem. »Wow, das ist ein starker Tropfen.« »Er ist stark«, bestätigte er. »Aber er wird Ihnen helfen, die Kälte abzuhalten. Und nun gilt es, keine Zeit mehr zu verlieren. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise, Sir.« Ich dankte ihm für seine Gastfreundschaft und wollte ihm die Hand schütteln. Aber er hatte sich weggedreht, noch bevor ich meinen Satz beendet hatte. Kurze Zeit später stand ich wieder mit Jacob draußen, im weiten, schneebedeckten Moor. Obwohl der Wind abgeflaut war, war es immer noch bitterkalt. Am dunklen Himmel über uns war kein Stern zu erkennen. Kein Geräusch, mit Ausnahme des knirschenden Schnees unter unseren Füßen, durchbrach die vollkommene Stille der Nacht. Jacob, der nicht allzu begeistert war über seine Mission, trottete mit der Laterne in der Hand mürrisch schweigend vor mir her. Ich folgte ihm schweigsam, meine Waffe geschultert. Meine Gedanken drehten sich um meinen Gastgeber. Ich glaubte noch immer, seine Stimme in meinen Ohren zu hören. Überraschenderweise erinnere ich mich bis heute daran. Sätze, Bilder, Fragmente und Argumentationen in exakt den Worten, in denen er sie geäußert hatte. Versunken in das, was ich gehört hatte, und immer wieder versuchend, hier und da ein verlorenes Bindeglied wiederherzustellen, blieb ich meinem Führer dicht auf den Fersen. Da plötzlich blieb Jacob stehen. Das ist die alte Straße. Solange die steinerne Umfriedung immer auf eurer rechten Seite ist, könnt ihr den Weg nicht verfehlen. Dann ist dies die alte Kutschenstraße? Ja, das ist die alte Kutschenstraße. Und wie weit muss ich gehen, bevor ich die Kreuzung erreiche? Gute 5 Kilometer würde ich schätzen. Ich nahm meine Geldbörse heraus. Sofort wurde er gesprächiger. Die Straße reicht für Fußgänger. Für den Verkehr aus dem Norden war sie aber zu steil und zu eng. Passen Sie dort auf, wo das Brückengeländer weggebrochen ist. Ganz in der Nähe des Wegweisers. Es ist nach dem Unfall nie repariert worden. Was für ein Unfall? Ach, die Nachtkutsche stürzte dort direkt in das Tal hinunter. Gute 15 Meter oder mehr. Das ist aber auch das übelste Stück Straße im ganzen Land. Mein Gott, wie viele Tote gab es? Alle. 4 wurden tot aufgefunden. Die anderen 2 starben am nächsten Morgen. Und wie lange ist das her? Ungefähr 9 Jahre. In der Nähe des Wegweisers, sagen Sie. Gut, ich werde es mir merken. Ich wünsche einen guten Rückweg und eine gute Nacht. Gute Nacht, Sir. Und danke. Jacob steckte die halbe Krone, die ich ihm gegeben hatte, in die Tasche, deutete ein kurzes Tippen an seinen Hut an und stapfte dann den Weg zurück, den wir gekommen waren. Ich sah dem Licht der Laterne nach, bis es fast verschwunden war. Dann machte ich mich auf den Weg. Ich folgte der Linie der Steinmauer, die sich trotz der Dunkelheit gut sichtbar von dem fahlen Schimmern des Schnees abhob. Stille umgab mich bis auf das Geräusch meiner Schritte. Einsamkeit legte sich auf mein Herz. Ich begann die Melodie irgendeines Liedes zu summen und beschleunigte meinen Schritt. Es schien noch kälter geworden zu sein, und obwohl ich schnell ging, war es fast unmöglich, mich warm zu halten. Ich hatte kein Gefühl mehr in Füßen und Fingern. Selbst das Atmen fiel mir schwer. Es wurde bald so schlimm, dass ich gezwungen war, eine Pause einzulegen. Gegen eine Steinmauer gelehnt sah ich die Straße hinunter. Da! Erleichterung durchflutete mich. Ich sah einen Lichtpunkt in der Ferne, wie das Glimmen einer näher kommenden Laterne. Zuerst dachte ich daran, dass Jacob nun doch denselben Weg nahm und mir folgte. Aber in dem Moment, als ich dies mutmaßte, blitzte ein zweites Licht auf. Ein Licht, das offenbar parallel zum ersten verlief und mit gleicher Geschwindigkeit näher kam. Ich benötigte keinen Scharfsinn, um darauf zu schließen, dass dies die Lampe eines Gefährts war. obwohl es äußerst merkwürdig erschien, dass irgendein Gefährt eine gefährliche und nicht mehr benutzte Straße entlang fuhr. Dennoch schien es daran keine Zweifel zu geben, denn die Lampen wurden mit jedem Moment größer und heller, und ich glaubte bereits, die dunklen Umrisse des Fuhrwerks zwischen ihnen entdecken zu können. Es näherte sich sehr schnell und dennoch leise, da der Schnee unter den Rädern bestimmt 30 cm hoch lag. Und dann konnte ich hinter den Lampen klar die Karosserie des Gefährts erkennen. Ein Verdacht stieg in mir auf. Konnte es sein, dass ich in der Dunkelheit die Kreuzung überquert hatte, ohne den Wegweiser zu sehen? Und dies war die Kutsche, die ich treffen wollte? Ich brauchte mir diese Frage kein zweites Mal zu stellen, denn die Kutsche kam schnell heran. Schaffner und Kutscher, ein Passagier draußen, vier dampfende Grauschimmel und alles eingehüllt in einen sanften Lichtschleier, durch den die Lampen wie ein paar feurige Augen herausfunkelten. Ich sprang nach vorn, schwenkte meinen Hut und rief. Die Kutsche kam mir mit voller Geschwindigkeit entgegen und fuhr an mir vorbei. Einen Moment lang befürchtete ich, dass man mich nicht gesehen oder gehört hatte. Aber das war wirklich nur für einen Moment. Der Kutscher hielt an. Der Schaffner, bis zu den Augen in Umhänge und Decken gehüllt und offensichtlich durch das Rumpeln sanft eingeschlafen, antwortete weder auf meinen Gruß, noch machte er Anstalten abzusteigen. Der Passagier, der außen saß, wandte mir nicht mal den Kopf zu. Ich öffnete die Tür selbst und schaute hinein. Es saßen nur drei Reisende im Innenraum. Also stieg ich hinein, schloss die Tür, schlüpfte in eine freie Ecke und gratulierte mir zu meinem Glück. Die Atmosphäre in der Kutsche schien, falls das überhaupt möglich war, noch kälter zu sein als draußen und war von einem merkwürdig feuchten und unangenehmen Geruch durchsetzt. Ich musterte meine Mitreisenden. Alle drei waren männlich. Keiner sprach ein Wort. Sie schienen zwar nicht zu schlafen, aber jeder lehnte in seiner Ecke des Gefährts, als ob er seinen eigenen Gedanken nachhängen würde. Ich versuchte, eine Unterhaltung zu beginnen. »Eine kalte Nacht heute, nicht wahr?«, sagte ich zu meinem Gegenüber. Er hob den Kopf, sah mich an, aber gab keine Antwort. »Der Winter«, fügte ich hinzu, »scheint nun richtig loszugehen.« Obwohl die Ecke, in der er saß, so schummrig war, dass ich seine Umrisse nicht klar erkennen konnte, sah ich, dass seine Augen mich immer noch anstarrten. Und immer noch sagte er kein Wort. An einem anderen Ort, zu einer anderen Zeit, hätte ich mich wahrscheinlich geärgert und dies auch zum Ausdruck gebracht. Aber im Moment fühlte ich mich zu schwach. Ja, viel zu elendig, um derartiges zu empfinden. Mir war so entsetzlich kalt und dieser merkwürdige Geruch hier verursachte mir Übelkeit. Ich wandte mich an meinen Nachbarn zur Linken und fragte ihn, ob es ihm etwas ausmachen würde, wenn ich das Fenster öffnete. Aber erneut bekam ich keine Reaktion. Ich wiederholte die Frage etwas lauter, aber mit demselben Ergebnis. Da verlor ich die Geduld. Ich beugte mich hinüber und schob den Fensterflügel hinunter. Da! Fassungslos blickte ich zu meiner Hand. Der Lederriemen des Fensters zerbröckelte in meiner Hand. Jetzt erst fiel mir auf, dass das Glas mit einer dicken Schicht Schimmel überwuchert war. Offensichtlich das Ergebnis von Jahren. Meine Aufmerksamkeit wandte sich dem Zustand der Kutsche zu, welche ich nun genauer inspizierte und im schwachen Licht der äußeren Lampen erkannte, dass sie sich in der letzten Phase des Verfalls befand. Nicht nur war jedes Bestandteil reparaturbedürftig, sondern auch in einem Zustand der Auflösung. Die Fensterflügel brachen bei der kleinsten Berührung. Die Lederteile waren mit Schimmel verkrustet und das Holz, faulte vor sich hin. Der Boden zerbrach fast unter meinen Füßen. Kurz gesagt war die gesamte Kutsche schimmelig, faulig und feucht. So als ob sie jahrelang in irgendeinem Schuppen vor sich hingemodert hatte. Ich wandte mich an den dritten Passagier, den ich noch nicht angesprochen hatte, und riskierte eine letzte Bemerkung. »Diese Kutsche«, sagte ich, »ist in einem erbärmlichen Zustand. Ich vermute, dass die eigentliche Kutsche gerade gewartet wird.« Langsam drehte er seinen Kopf und schaute mir, ohne ein Wort zu sagen, mitten ins Gesicht. Ich werde diesen Blick niemals im Leben mehr vergessen. Mein Magen verkrampfte sich. Mir war, als griffe eine kalte Hand nach meinem Herzen. Und selbst jetzt noch, wenn die Erinnerung an diese Nacht mich überkommt, spüre ich diese Eiseskälte in meinem Herzen. Seine Augen glühten mit einem feurigen, unnatürlichen Glanz. Das Gesicht war so fahl wie das einer Leiche. Die blutleeren Lippen waren zurückgezogen. Und ich sah faulende, schimmernde Zähne. Ein grausamer Schreck überkam mich. Ich brachte kein Wort heraus. Meine Augen hatten sich mittlerweile an die Düsterheit der Kutsche gewöhnt. Und ich blickte zum Passagier gegenüber. Auch er starrte mich an. Das Gesicht leblos, blass und fratzenhaft. Ich fuhr mir mit der Hand über die Stirn. Angstvoll wanderte mein Blick zum dritten Passagier. Oh Gott, großer Gott! Mir fehlen die Worte, um meine Gefühle zu beschreiben. Nur eines wurde mir mit erschreckender Klarheit bewusst. Keiner von ihnen lebte. Es waren Untote, Gespenster, Geister. Ein bleiches, phosphorzierendes Licht, das Licht der Fäulnis, spiegelte sich auf ihren entsetzlichen Gesichtern, auf ihren Haaren, die feucht waren vom Tau des Grabes, auf ihren Kleidern, die mit Erde befleckt waren und in Stücke zerfielen, und auf ihren Händen, die wie die Hände lange begrabener Leichen aussahen. Nur die Augen, diese schrecklichen Augen lebten. Und diese Augen waren bedrohlich auf mich gerichtet. Ich schrie vor Angst und Panik, ein wilder, unverständlicher Ruf nach Hilfe und Gnade. Ich warf mich gegen die Tür und versuchte, sie zu öffnen. Aber vergeblich. Die Kutsche fuhr rumpelnd über die alte Straße dahin. Die drei Geister hatten ihre Blicke auf mich gerichtet. Die glühenden Augen fixierten mich und die blutleeren Lippen verzogen sich zu einem höhnischen Lachen. Ich glaubte, bei diesem Geräusch endgültig den Verstand zu verlieren. Der Geist, der mir gegenüber saß, hob den Arm und zeigte mit dem Finger auf mich. Da, in einem einzigen Augenblick, so kurz und lebhaft wie eine Landschaft, die in den Blitz eines Sommergewitters getaucht wurde, sah ich den Mond durch einen Riss in den dunklen Wolken scheinen. In diesem kurzen Augenblick nahm ich die Landschaft draußen wahr, sah den Wegweiser, von dem Jacob mir berichtet hatte, dann die zerbrochene Brüstung, wo einst das Brückengeländer gewesen war, und wie die Kutsche darauf zuschoss. Ich schloss die Augen. Ein letztes Mal dachte ich an meine geliebte Frau. Die Kutsche schwankte und bäumte sich wie ein Schiff auf hoher See. Die zerbrochene Brüstung, die stürzenden Pferde, der schwarze Abgrund unter mir. Dann folgte ein mächtiger Aufprall, das Gefühl erdrückenden Schmerzes. Und dann Dunkelheit. Es schien, als seien Jahre vergangen, als ich eines Morgens aus einem tiefen Schlaf erwachte und meine Frau sah, die an der Bettkante über mich wachte. Ich lasse die nun folgende Szene aus und erzähle stattdessen in gekürzter Form die Geschichte, die sie mir unter Tränen erzählte. Ganz in der Nähe der Kreuzung der alten und der neuen Kutschenstraße war ich über einen Felshang gestürzt und wurde nur dadurch vor dem sicheren Tod bewahrt, weil eine tiefe und mächtige Schneewehe meinen Sturz abgefedert hatte. Einige Schafhirten entdeckten mich am frühen Morgen und trugen mich zum nächsten Unterstand. Sie verständigten einen Arzt, der sich sofort um mich kümmerte. Ich lag bewusstlos in einem fortgeschrittenen Delirium, hatte einen gebrochenen Arm und einen offenen Schädelbruch. Einige Zeit war ich wohl dem Tod näher als dem Leben. Die Briefe in meinem Notizbuch verrieten meinen Namen und meine Anschrift, und so konnte meine geliebte Frau, die voller Sorge war, benachrichtigt werden. Der Arzt, meine Jugend und meine gute Konstitution halfen mir dabei, außer Lebensgefahr zu kommen. Ich muss wohl kaum erwähnen, dass die Stelle, an der ich gefallen bin, exakt die war, an der vor 9 Jahren der schreckliche Unfall mit der Postkutsche passiert ist. Ich habe meiner Frau nie von den fürchterlichen Geschehnissen erzählt, von denen ich hier gerade berichtet habe. Den Arzt habe ich informiert, aber dieser hat das Ganze eher als eine Art Fiebertraum im Delirium abgetan. Immer wieder haben wir über diese Frage diskutiert, bis wir uns einig waren, dass wir keine Einigung darüber erzielen konnten. Mögen andere die Rückschlüsse ziehen, die sie für richtig halten. Ich weiß, dass ich vor 20 Jahren der 4. Passagier in dieser Geisterkutsche war.